Er sagte, »Hätte ich doch Kraft, genug, um euch zu widerstehen, oder könnte ich nur bei einer starken Stütze Zuflucht finden?«